Flucht vor meinen Landsleuten bin ich nun nach Finnland gelangt. Freunde, die ich gestern nicht kannte, stellten uns Betten in saubere Zimmer. Im Lautsprecher höre ich die Segensmeldungen des Abschaums. Neugierig betrachte ich die Karte. Hoch oben in Lappland, nach dem nördlichen Eismeer zu, seh ich noch eine kleine Tür.